Ja, hier ist er wieder, der Club. Es geht weiter. Lutz Ackermann ist gegangen, Reinhard Karl ist gekommen. Heute bis 8 Computerclub. Und was gibt's im Computerclub? Neues von der Hackerfront. Ja, den muss man weder an- noch absagen, den Falco. Also Falco war das Vienna Calling. Also heute im Computerclub, im Club Neues von der Hackerfront. Nun, endlich ist sie erschienen, die Hackerbibel. Das allerneueste Testament soll offenbar eine endlose Geschichte werden, denn über der Hackerbibel steht Teil 1. Übrigens, vor einer Zeit haben wir alle ja noch brav Englisch von den Hackern gesprochen. Inzwischen sind die deutschen Hacker selbstbewusst genug, sich Hacker zu nennen. Um die Hackerbibel und darum, was die Hacker in der letzten Zeit so treiben, also bis 8 im Club. Und die beginnt ziemlich leise. Das ist The Cure. Close to me. Tja, hörte etwas abrupt auf, The Cure. Ein wunderbares Stück, habe noch ganz verliebt reingehört. Also, die Hackerbibel ist erschienen, so heißt das Buch wirklich, Hackerbibel. Und gestern war ich mit drei Hacker-Aposteln verabredet, über ihre Bibel zu reden. Steffen, Viktor und Wau waren mittags noch etwas unausgeschlafen, nicht weil sie wieder die Nacht in fremden Datenbanken rumgestöbert sind. Sie waren mal eben nach Paris geflogen. Die Tickets hat übrigens der französische Bankenverband gezahlt. Jawohl, der französische Bankenverband. Und die Hacker konnten es immer noch nicht ganz fassen. Man hatte sie einquartiert in Suiten eines 4-Sterne-Grand-Hotels. Aber das ist offenbar üblich für Gäste des französischen Bankenverbandes. Den Pariser Bankern haben die Hamburger Hacker erzählt, dass ihre Computersysteme, also die Computersysteme der Sparkassen und Banken, nicht sicher sind und dass die auch nicht sicherer werden, wenn sich die Bankleute von Hackern erzählen lassen, wie die Hamburger Hacker zum Beispiel vor einem Jahr in einer Nacht mal eben eine Sparkasse um 135.000 Mark erleichtert haben. Die meisten werden sich ja noch erinnern. Elektronisch versteht sich, das Geld wurde zurückgegeben. Die Hacker haben also keine Geheimnisse, sie erzählen, was sie machen, denn das ist eigentlich sozusagen ihre Philosophie, das Glaubensbekenntnis, auch das in ihrer Bibel, kein System ist perfekt. Aber der Vortrag von den Bankern in Paris war für die Hamburger Hacker im Grunde nur eine Gratisreise, eine Hacker-Dienstreise nach Paris. Berlin ist was anderes, nach Paris, um dort die französischen Hacker zu treffen. Bis ihr hört, was die Hacker in Paris so treiben, kommt hier I spy for FBI. I spy auf FBI. Könnte auch eine Hackerparole sein. Das waren die Untouchables, I spy for the FBI. So, was treiben die modernen Helden, die Hacker in Paris? Wenn gleich davon die Rede sein wird, dass irgendjemand in einer Datenbank war, dann heißt es natürlich nicht, dass er körperlich in einer Datenbank war, sondern dann heißt es, dass er mit seinem Computer zu Hause, der ja über Zwischengeräte und Telefon sich verbinden lässt mit anderen Datenbanken, dass er also zu Hause sitzend mit seinem Computer, der auch zu Hause ist, über Telefon in einer fremden Datenbank war. Also was treiben die Hacker in Paris? Was wir da an kleinen Geschichten gehört haben, was dort alles passiert ist, das hat uns schon sehr überrascht. Da waren die Leute bei einem privaten Rundfunksender in der Datenbank drin und haben dann erstmal so nach ihrem Geschmack die Hitparade, die Daten der elektronischen Hitparade da geändert. Und in einer anderen Datenbank mit Biografien, mit Lebensläufen wichtiger Persönlichkeiten sind die reingekommen und haben dann aus dem französischen Wirtschaftsminister, haben dessen Biografie geändert und den zu einem Renault-Arbeiter gemacht. Dann gibt es auf den Straßen in Paris so von der Stadtverwaltung so riesige, so quasi elektronische Anschlagbretter, wo dann drauf steht Notarzt, Telefonnummer so und so. Das sind so die Mitteilungen, die man so am Wochenende da sieht. Also irgendwelche Mitteilungen der Stadtverwaltung. Okay, da haben die dann eben auch sich mal kurz eingeklinkt und dann auf diesen Anzeigen an der Straße eben ihre Mitteilungen ausgehängt. Und diese Dinger hängen also so an den wichtigsten Straßen in ganz Paris. Ich weiß nicht, es sind mehrere hundert Stück wahrscheinlich. Und die werden auch alle zentral gesteuert. Man greift dann dort an einer Stelle ein und in ganz Paris kann man dann halt für 5 Minuten dann eben ganz anderen Text mal lesen. Und das ist schon interessant, sowas. Das ist vergleichbar sozusagen mit einer zusätzlichen Einblendung mitten in einem Fußballspiel, was via Satellit übertragen wird, wobei das allerdings noch die extremere Methode ist. Habt ihr sowas vor? Bisher haben wir sowas noch nicht gemacht. Prince Pop Live. Zu dem Thema des Hackens. Ab 1. Januar wird es in der Bundesrepublik ein neues Gesetz geben und dieses Gesetz regelt den ganzen Bereich von Computerkriminalität und dieses Gesetz wird auch Hacken unter Computerkriminalität wohl fassen. Das heißt also, nicht nur jemand, sind ja bekannte Sachen, der, sagen wir mal, in einer Versicherung arbeitet und dort für seinen Schäferhund eine Lebensversicherung abschließt im Computer, den Schäferhund dann sterben lässt und das ausgezahlt bekommt, was ja nun wirklich Computerkriminalität ist. Nicht nur dies wird unter das Gesetz fallen, sondern auch die Spaziergänge wohl von Hackern in Computern. Eine wichtige Information in der nächsten Computerclub-Sendung werde ich darauf eingehen, denn das ist ja nun für alle, die sowas machen, lebenswichtig. Ja, auch ein wunderbares Stück, nicht Temptation, Heaven 17, schon auch 3 Jahre alt die Platte, dann darf sie auch ein bisschen knacken. Zwischendurch mal eine Meldung. Die Apple-Gründer sind ausgestiegen. Nun sind die beiden Gründer der sehr berühmten Computerfirma Apple aus der eigenen, also ehemals eigenen Firma ausgestiegen. Vor 10 Jahren bastelten die beiden, das waren Steve Jobs und Steve Wozniak, noch in der Garage. Da waren die beiden noch keine 20 Jahre alt. Das Ergebnis der Garagebasteleien, der erste Kleincomputer. Aus dem Garagenhobby wurde dann die Weltfirma Apple. Im letzten Jahr war Apple mit mehr als 1 Milliarde Mark Umsatz eine der größten, nein, nicht eine der größten, das Quatsch, gehörte zu den 500 größten, aber das reicht ja amerikanischen Firmen, also nach 10 Jahren Garage so groß geworden. Und nun sind die beiden Gründer dieser Firma ausgestiegen, Steve Wozniak schon etwas länger, seitdem wurde er öfters bei den Hackern gesehen. Und auch der andere, Steve Jobs, hat seinen Konzern verlassen, in dem inzwischen wohl mehr das Management als die Fantasie regiert. Steve Jobs hat nun eine neue Firma gegründet und er will einen neuen Computer entwickeln, einen für Schüler und Studenten. So, das war Unhappiness von Chris Isaak und ich werde gleich die Platte umdrehen, dann hören wir auch nochmal Dancing. Aber nochmal zu den Hackern. Der neueste Streich, der neueste Coup der Hacker, es geht um Magnetkarten. Überall hat man sie bald, die Magnetkarten, zum Beispiel, wenn man mit einer Eurocheck-Karte an Geldautomaten seine Kohle holt. Die Frage ist dieses System sicher? Banken sagen ja, ist natürlich sicher. Hacker sagen, ist nicht sicher. Und sie sagen, sie können auch genau sagen, was nicht sicher ist an den Magnetkarten, zum Beispiel hinten auf so einer Eurocheck-Karte. Denn die Geräte, mit denen der Magnetcode auf der Rückseite, zum Beispiel der Eurocheck-Karte, eingetragen ist, dieses Gerät kann sich jeder kaufen und es kostet nicht mehr als 2000 Mark. Fortsetzung folgt. Ja, auf dem Weg nach Nowhere sind die Talking Heads, Road to Nowhere. Also, sind Eurocheck-Automaten eigentlich sicher? Die Hacker haben in aller Öffentlichkeit beschrieben, wo die Lücke im System liegt. Der Computer, der in jedem Geldautomat ist, soll ja Missbrauch begrenzen. Man darf deshalb auch nur einmal am Tag abheben, damit, wenn irgendwas nicht stimmt, die Karte gesperrt werden kann. Das Dumme ist nur, der Computer des einen Geldautomaten weiß nicht, was im Geldautomaten um die Ecke bei einer anderen Bank passiert. Und auch da kann man ja mit der, ist ja eine Euro-Karte, nicht nur für eine bestimmte Bank, kann man also mit seiner Karte Geld abheben. Aber, sagen jetzt die Banken, wenn jemand was abgehoben hat, wird das doch auf dem Magnetstreifen hinten auf der Euro-Scheckkarte vermerkt. Und jetzt kommen wieder die Hacker und sagen, technisch kein Problem. Was man draufschreiben kann, das kann man auch löschen. Kann man also manipulieren? Da ist eine ganze Menge an Sachen möglich. Und also das ist jetzt nicht notwendig, dass man das alles so im Detail erzählt, weil es irgendwelche betrügerischen oder kriminellen Sachen, das ist nicht das, was wir wollen. Nein, es geht jetzt ja auch nicht darum, hier eine Gebrauchsanweisung zu geben, dass man das irgendwie machen kann, sondern es geht nur darum, deutlich zu machen, was mit diesem angeblich sicheren System möglich ist. Besteht denn technisch die Möglichkeit, dass diese Magnetstreifen in der Weise manipuliert werden, dass man da also die Kontonummer verändern kann? Es geht grundsätzlich, aber es geht zum Beispiel nicht an jedem Automaten und es geht nicht unbedingt mit jeder Karte. Ja, das war nun wirklich Dancing von Chris Isaak. Nachdem die Hamburger Hacker vor einem Jahr, ja, das ist ja durch alle Zeitungen gegangen, nachgewiesen haben, dass dieses BTX, das Bildschirmtextsystem, leicht zu überlisten ist. Nicht? Die haben ja damals diese große Summe in einer Nacht von einer Bank abgeholt, elektronisch. Könnte es sein, also das ist die Meinung von manchen Experten, dass nach den allerneuesten Experimenten dieses ganze Eurocheck-Geldautomat-System platzen könnte? Ist eine Meinung. Ich weiß es nicht so genau. Wer sich genauer informieren will darüber, der soll am Sonntagnachmittag 17.30 Uhr das erste deutsche Fernsehen einschalten. Dort gibt es mehr zu diesem Thema. Also Sonntag, 17.30 Uhr, ARD, Ratgeber Technik. Aber Ratgeber versteht sich in dem Falle nicht so, dass den Leuten gesagt wird, wie man es macht, sondern wo das Problem liegt. Das ist die ganz neue von Depeche Mode. Die neue von Depeche Mode. Und neu, wie vorhin auch schon gesagt, die Hackerbibel ist nun erschienen, liegt vor mir. Hat mich schon fast zwei schlaflose Nächte gekostet. Also wirklich ein Buch, ja, das einen in Bann schlägt. Nicht nur, was da technisch alles drin steht. Das ist natürlich nur für eine bestimmte Gruppe von Leuten interessant, die sich mit der Computerei genauer beschäftigen, was da an Ideen drin ist und sozusagen ein Protokoll all der Aktionen, aber auch all der Einflüsse auf die Hacker in den letzten Jahren. Also ein Buch, das man wirklich, oder sagen, was heißt man, das ich ziemlich uneingeschränkt empfehlen kann. Ein Buch übrigens, das so gar nicht hätte entstehen können, wenn diejenigen, die es geschrieben haben oder zusammengestellt, denn es sind verschiedene Sachen drin, nicht mit Computern arbeiten würden. Nicht ganz billig, leider. Es ist also so DIN A4-Format, ziemlich groß, fast 300 Seiten und kostet 33 Mark und 33 Pfennige und ist in einem kleinen Verlag erschienen. Dieser Verlag heißt, wie heißt er denn? Grüne Kraft, ja, Grüne Kraft Medienexperimente in einer sehr kleinen Stadt, nämlich in Lörrbach. Aber wer das jetzt nicht mitbekommen hat, kann bei uns in der Redaktion anrufen und sich das alles durchgeben lassen. Ja, warum soll ich viel über das Buch reden? Es ist eine, im Grunde eine Darstellung der Hackerphilosophie. Und die Hackerphilosophie kann wow, der Hamburger Oberhacker am Hacker. Siehst du, ich falle schon wieder zurück in die alte englische Sprachform. Dabei haben wir doch gerade vorhin gelernt, die deutschen Hacker nennen sich jetzt Hacker. Also Oberhacker wow, etwas über die Hackerphilosophie. Der Buchdruck hat die Welt sehr stark verändert, weil es auf einmal möglich war, Information und Wissen mechanisch zu vervielfältigen. Das, was vorher nur eine kleine Anzahl von Leuten wussten, also gesellschaftliches Know-how, war auf einmal durch eine Maschine reproduzierbar. Das war die erste Geschichte, wo die Frage des Copyrights aufkam, und sofort auch gesellschaftliche Machtgruppen anfingen, dieses Medium zu, naja, also etwas dagegen zu unternehmen. Und heute ist es so, dass die Computer eine neue Entwicklungsstufe darstellen, das Wissen über die Welt und die Möglichkeiten, die Probleme der Welt zu lösen, weiterzugeben an anderen. Das geht noch viel einfacher, Daten zu vervielfältigen, als Papier zu vervielfältigen, obwohl der Fotokopierer ist nach dem Buchdruck schon eine sehr wichtige Erfindung. Und jetzt gibt es wieder gesellschaftliche Kräfte, die versuchen, die Verbreitung dieses Wissens zu beschränken. Das heißt, das Wissen, was existiert in den Datenbanken von Regierungen und großen Konzernen, das wird versucht unter Kontrolle zu halten, anstatt dass es offengelegt wird, um die großen Probleme auf der Welt, die wir haben, zu lösen und voranzutreiben. Das heißt also, die Hackerphilosophie, eure, die auch in dem Buch dargestellt ist, ist gar nicht in erster Linie, wie das nach außen immer erscheint, sozusagen die Lust, in irgendwelche geschlossenen Systeme einzubrechen, sondern es ist die Lust, Informationen zu verbreiten, jedem zukommen zu lassen, selbst Informationen rauszugeben und dort, wo Informationen eingesperrt sind, die Türen aufzubrechen, ja? Also, Freiheit für die Daten, das ist schon die Lust, an Informationen ranzukommen, die irgendwo geheim gehalten werden, warum auch immer, die ist selbstverständlich groß und das jetzt rauszufinden und zu versuchen, das zu erklären, was läuft. Also ein Hacker was einen Hacker bewegt, kann man eigentlich so in einen Satz packen. Es ist eine unendlich unbefriedigte Neugierde auf alles, was sich überall abspielt. Ja, das war also UB40 mit dem alten Titel von Sunny und Cher. Nochmal Titel des Buches. Also das Buch ist herausgegeben vom Chaos Computer Club Hamburg. Nicht zu verwechseln mit dem Computer Club im Club. Das Buch heißt Die Hackerbibel und ist verlegt von dem kleinen Verlag der Grünen Kraft-Medienexperimente. Und dieser Verlag sitzt in Lörbach, Postleitzahl 6941, und zwar dort in der alten Schmiede. Und da wir gerade beim Chaos Computer Club sind, der macht auch dieses Jahr wieder, wie im letzten Jahr, am Wochenende vor Silvester in Hamburg einen Chaos-Kongress. Und dieser Chaos-Kongress hat dieses Jahr das Thema Mailbox-System. Ich erkläre das nicht, die Experten wissen, was das heißt. Es werden Leute aus England da sein, aus Frankreich, aus anderen europäischen Ländern noch, die Amerikaner diesmal nicht, die waren ja im letzten Ja, dabei. So, und wir machen weiter Musik. Auf NDR 2 hörten Sie den Club. Im zweiten Teil des Clubs war Mikrofon Reinhard Karl. NDR 2. NDR 2.